Sie kennen mich wenig, liebe Sofja Semjonowna, wenn Sie glauben, dass ich aus diesem unbedeutenden, mich allein betreffenden Grund jemanden wie Sie persönlich bemüht und gebeten hätte, zu mir zu kommen. Ich habe noch ein anderes Anliegen. Sonja setzte sich gehorsam wieder hin. Die grauen und regenbogenfarbenen Banknoten, die auf dem Tisch lagen, flimmerten wieder vor ihren Augen. Sie wandte schnell ihr Gesicht von ihnen ab und erhob die Augen zu Pjotr Petrowitsch. Es kam ihr auf einmal höchst unanständig vor, besonders von ihr, fremdes Geld überhaupt anzusehen. Sie heftete ihren Blick auf den goldenen Kneifer in der linken Hand Pjotr Petrowitschs und auf den großen, massiven, sehr hübschen Ring mit einem gelben Stein an seinem Mittelfinger. Aber schnell wandte sie die Augen auch davon ab, und da sie nicht wusste, wohin sie sehen sollte, blickte sie aufs Neue Pjotr Petrowitsch unverwandt ins Gesicht. Nachdem er noch würdevoller als vorhin eine Weile geschwiegen hatte, fuhr er fort: »Es traf sich, dass ich gestern im Vorübergehen einige Worte mit der unglücklichen Katharina Iwanowna wechseln konnte. Ein paar Worte genügten mir, um zu merken, dass sie sich in einem, wenn man sich so ausdrücken kann, unnatürlichen Zustand befindet.« »Ja, in einem unnatürlichen«, pflichtete Sonja ihm hastig bei. »Oder einfacher und verständlicher gesagt, in einem kranken Zustand.« »Ja, ja, sie ist krank.« »Nicht wahr? Das stimmt. Daher möchte ich ihr nun aus dem Gefühl der Humanität und sozusagen des Mitleids wegen, zumal ich ihr unvermeidliches und unglückliches Schicksal voraussehe, irgendwie behilflich sein. Es scheint mir, dass das Schicksal der ganzen armen Familie jetzt allein auf ihren Schultern lastet.« »Erlauben Sie mir zu fragen«, Sonja stand plötzlich wieder auf, »was haben Sie ihr gestern von der Möglichkeit, eine Pension zu bekommen, gesagt? Sie sagte mir, dass Sie es übernommen hätten, für Sie eine Pension zu erwirken. Ist das wahr?« »Keineswegs, und in gewissem Sinne ist das sogar ein Unsinn. Ich habe nur die Möglichkeit einer einmaligen Zuwendung erwähnt, die der Witwe eines im Dienste verstorbenen Beamten gewährt werden kann, wenn sie Protektion hat. Aber wie mir scheint, hat Ihr verstorbener Vater gar nicht seine volle Dienstzeit abgeleistet und hat in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr im staatlichen Dienst gestanden. Kurz, eine gewisse Hoffnung, wenn auch eine ziemlich zweifelhafte, wäre denkbar, aber im Grunde genommen gibt es in diesem Fall gar kein Anrecht auf eine Unterstützung, sondern im Gegenteil.